Nächste Lied ist drei Herren gewidmet, die wir alle lieben. Das ist für Herrn Schepanski, für Herrn Stadler und für Herrn Hesse. Verräter! Kommt aus dem Haus! Raus, du bist ein Mann, du bist heute Vormann. Der Zauber, der ist noch für dich ein. Doch jetzt bist du verbrannt. Für dich zu sorgen, sind die Spiegel. Was kannst du da sehen? Hörst du abends auf der Straße? Dich kennt dich und dreht. Ach, fühlst du dich sicher? Ich sag dir nein, du wirst nicht mehr sicher sein. Du wirst nicht mehr sicher sein. Schützt dein Vater stark, will er schätzt, dann machst du später. Würden sie wieder den Verrat, aber ich nicht verhindern. So oft in einem Rattenloch, im Säulenschutzprogramm. Sie schützen dich, wie lange noch, hast du dich davon. Bist du nicht sicher, ich sag dir nein, du wirst nicht mehr sicher sein. Verräter, Verräter, du wirst nicht mehr sicher sein. Das Mitglied im Landtag, Klaus Menzel. Wir haben unsere Leute im Landtag. Applaus! Hitter, hitter, hitter! Bin begeistert. Ist meine Ehre. Hier ist der junge Mann. Entschuldigung, etwas verschwitzt.